gesagt, wie sich's ohne Liebe atmet, wie man so das Sein erträgt, während man den Tod erwartet. Jemand offenbart, was vor dem Schöpfer war. Wie funktioniert Allgegenwart? Wer bekehrt den Missionar? Wie erging es uns ohne Geld und ohne Größenwahn? Leben wir in einem Zirkuszelt oder sind wir ein fauler Zahn? Zweifel besiegt und kann Erkenntnis auch verjähren, gleich so wie Wasser versiegt. Dauert Ewigkeit und wem gehorcht die Zeit? Wo lernt man nur die Einfachheit und verlernt zugleich den Neid? Wer kam denn bloß auf die Idee, dass ein Krieg auch Sieger kennt? Sind wir nur Teil eines Mobile oder vielfach ambivalent? Waren wir vor der Geburt und wo sind wir nach dem Tod? Braucht die Liebe einen Haltegott und die Sehnsucht ein Co-Pilot? Wozu wär wohl unser Leben da, wenn am Ende nichts übrig bliebe? Und wie fern liegt eigentlich lebensnah, wenn ich mich ganz verlassen fühle? Thank you.